Okay, our topic tonight darüber, worüber wir heute sprechen wollen, is miracles in the midst. Ist Wunder in unserer Mitte. A continuation from last week. Eine Fortsetzung von letzter Woche. Last week we talked about the principle of tithing. Letzte Woche haben wir über das Prinzip des Zehntengeben gesprochen. A very miraculous principle. Ein sehr wundersames Prinzip. Where God says, you give me 10%. Wo Gott sagt, du gibst mir 10%. The first 10% of your income. Die ersten 10% deines Einkommens. Give it to the storehouse of your church community. Ich gebe es einfach in die Scheune in deiner Gemeinde. I'll take your 90%. Ich nehme dann deine 90%. And I'll multiply it. Und ich werde sie vervielfältigen. It's right in 2 Corinthians 9:8. 2. Korinther 9:8. I will supply and multiply. Ich werde zur Verfügung stellen und vervielfältigen. I will multiply. Ich werde vervielfältigen. This morning we had a testimony from Simon. Heute Morgen haben wir von Simon ein Zeugnis gehabt. And he started tithing last week. Er hat letzte Woche begonnen, den Zehnten zu geben. And he saw miracles already. Und er hat bereits Wunder gesehen. Somebody wanted to buy the used tires of his motorcycle. Jemand wollte die gebrauchten Reifen seines Motorrades kaufen. Who wants to buy used tires from a motorcycle? Wer möchte schon solche gebrauchte Reifen haben? To him it was a miracle. Für ihn war es ein Wunder. Before he threw them out. Bevor er sie weg war. He got more money from them than he put in the bucket. Look at that. Come mehr on. Mehr von dem erlöst, als er weggeworfen hat, den Spendenkorb. God does things so miraculously. Gott macht it's, Dinge so almost have to laugh. Wundersam, dass man fast lachen muss. That's möchte. Why God named Abraham's firstborn promised child laughter. Deswegen hat Gott Abrahams erstgeborenen Sohn Gelächter genannt. Right? Isaac means laughter. Isaac heißt Gelächter. I mean, Ishmael was the firstborn, but this was the promised child. War nicht der Erstgeborene, aber der verheißene Sohn. Which means if you knew how God, what God would do and how he would do it, wenn du wüsstest, was Gott tun wird und wie er es tun würde, you'd laugh. Dann würdest du lachen. Just laugh. Einfach lachen. But this is our God. Aber das ist unser Gott. He does miracles in our midst. Er wirkt Wunder in unserer Mitte. This morning there was a family in service. Heute Morgen war hier eine Familie im Gottesdienst. I ran right into them right before the service. Ich bin da vor dem Gottesdienst zu ihnen hingegangen. Their little boy, full of cancer, at 4 years old. Ein kleiner vierjähriger Bub, voll von Krebs. We went to the hospital 2 years ago, Mary and I. We prayed for the boy. Vor 2 Jahren sind Mary und ich ins Spital gegangen, haben für den Buben gebetet. Parents were shattered, destroyed. Die Eltern waren richtig zerschmettert, zerstört. The boy was in church this morning, no cancer. Heute Morgen war der Bub da und kein Krebs mehr. Gone, healed. Einfach geheilt. Perfectly. I said, ist weg. Is he healthy? She said, yes. Sagte, ist er gesund? Sie sagte, ja, ist ganz gesund, perfekt. God is a God of miracles, right? Gott ist ein Gott von Wundern. In every way, shape and form. In jeder Art und Weise. We just don't want to miss the miracles that we don't think are necessarily miracles. Wir möchten jene Wunder nicht vermissen, von denen wir gar nicht denken, dass es Wunder sind. Let's go to the first slide. Revelation chapter 3. Offenbarung 3. Church of Laodicea. Es geht um die Gemeinde in Laodicea. Jesus says to them. Jesus sagt zu ihnen. Because you say I am rich and have become wealthy and have need of nothing. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Need of nothing. Du brauchst nichts. A church with no need for a miracle. Eine Gemeinde, die kein Wunder braucht. When my life reaches a place where I don't need a miracle. Wenn mein Leben dahin kommt, dass ich keine Wunder mehr benötige, then I don't need God. Dann brauche ich auch Gott nicht mehr. Right? It's as simple as that. So einfach ist das. And Jesus said, you do not know that you are wretched, miserable, poor, blind and naked. Und Jesus sagt, du weißt nicht, dass du elend und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Without a life of miracles. Ohne ein Leben mit Wundern. Expectation of the miraculous. Erwartungen des Wundersamen. Puts us so in touch with God. Das bringt uns so in Berührung mit Gott. But they had need of nothing. Die hatten da nichts, was sie brauchten. They were wealthy. Die waren reich. Watch the next slide. Luke 12. Lukas 12. Jesus tells the story of a rich farmer. Jesus erzählt die Geschichte von einem reichen Bauern. And suddenly his farm exploded with produce. Plötzlich sind da so viele Produkte auf seiner Farm, es ist förmlich eine Explosion. So what does he do? Was macht er nun? Well, you honor God. Naja, ehre doch Gott damit. But he didn't. Aber er hat es nicht getan. He said, you know what I'll do? I'll build bigger barns. Er sagte, weißt du, was ich mache? Ich werde größere Scheunen bauen. And I will have enough for the rest of my life. Werde dann genug fürs ganze Leben and haben. I will eat. Dann werde ich essen, trinken and be merry. Und mich verheiraten. Be merry. Fröhlich. Ach so, und werde froh sein. Come on. Eat, drink and be merry. You don't know the verse? Eat, drink and be merry. Eat, drink and be merry, right? But God said to him, aber Gott sprach zu ihm, you fool. Du Tor. This very night your soul is required of you. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. And now who will own what you have prepared? Was du bereitet hast, für wen wird es sein? So is the man who stores up treasures for himself. So ist der sich Schätze sammelt. And is not rich toward God. Für sich selbst und nicht reich ist im Blick auf Gott. Our finances cannot be separated from our relationship to God. Unsere Finanzen können nicht von unserer Beziehung zu Gott getrennt werden. Last week I had the greatest response after the two services to the message. Letzte Woche habe ich den stärksten Widerhall nach meinen zwei Botschaften gehabt, die ich any message I've ever preached jemals gepredigt years. Hatte. So many people coming and coming and coming and coming. Hier kamen so viele Menschen. Like, thank you. I thought, wow, so few people tithing, huh? Wow, so wenige geben den Zehnten. Or actually, so many tithing were saying, yes, thank you for saying that for other people. Oder vielleicht so viele, die den Zehnten geben, haben gesagt, danke, dass du es anderen gesagt hast. What's the principle? Was ist das Prinzip? God says, give me 10. Gott sagt, gib mir 10. I'll multiply the 90. Und ich werde die restlichen 90. It's not give me 10 and survive on 90. Das heißt nicht, gib mir 10 und dann überlebe mit dem Rest. It's give me 10 and I'll multiply the 90. Und ich werde die 90 vervielfältigen. And test me in it. Prüfe mich. Test me. Prüfe mich. Keep records and you watch what I do. Führe Aufzeichnungen und dann schau, was ich machen werde. Principle number 1, you can't figure out how God will do it. Prinzip Nummer 1 ist, du kannst nicht herausfinden, wie Gott das macht. If you try, wenn du es versuchst, he won't do it like that. Dann wird es nicht so machen. If you say, oh, I have a very rich aunt, it's going to come from there. Wenn du sagst, ich habe eine sehr reiche Tante, von der wird es wohl kommen. God's going to say, no, I'm going to turn her heart. Nein, wird Gott sagen, dann werde ich ihr Herz umdrehen. Proverbs 21, Sprüche 21, verse 1, Vers 1. God turns the hearts of kings. Gott dreht die Herzen von Königen um. To do what he wants. Um das zu tun, was er will. If you look to people, wenn du for the blessing, wenn du nach Leuten aussiehst, Segnungen zu erhalten, God will turn their hearts away from you. Dann wird Gott ihre Herzen von dir wegwenden. Jeremiah 17, verse 5. Jeremia 17, Vers 5. Cursed is the man who looks to man. Verflucht ist der Mensch, der auf Menschen schaut. Who looks to man, who trusts in man. Der auf Menschen vertraut. We bless God. Wir segnen Gott. And we let God surprise us. Und lass Gott uns überraschen. You bless somebody with an offering. Du segnest jemand mit einem Opfer. Not with your tithe. With an nicht offering. Mit deinem Zehnten, mit einem Opfer. You give them something. Gibst you never look to that person to get something back. Und schaust nie, dass die Person dir etwas zurückgibt. You bless unconditionally. Ohne Vorbedingungen segnest du. And God will bring it from somewhere you would never expect. Gott wird es von irgendwo zurückbringen, wo du es nie erwartet hast. Let God surprise you. Lass Gott dich überraschen. And you can keep records. God likes records. Und führ doch Aufzeichnungen. Gott mag das. Okay, let's move on. Let's go to slide 4. God says slide 4. Let's think that's 3. No. I think that's not 4, that's 3. Let's go to 4, yeah. Therefore, the Lord God of Israel says, for those who honor me, I will honor. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, die mich ehren, die werde ich auch ehren. But today I want to talk about a different kind of miracle. Heute möchte ich über eine unterschiedliche Art von Wundern sprechen. And you can test God on the miracle of your finances. Und du kannst Gott am Wunder deiner Finanzen prüfen. I could write a book. Ich könnte ein Buch darüber before schreiben. Before I do, let me go to slide 5. Aber bevor ich das mache, gehen wir zu one more principle. Nummer 5. That's slide 3. Ein weiteres Prinzip. That's slide 5. Watch this. Honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. From the first, not the last, from the first. Also vom Ersten, nicht vom Letzten, was überbleibt. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Kelter. But that's not for a lifetime. Aber da geht's nicht darum, dass that's das lebenslang just for that ist. Season. Ist nur in der Saison. That doesn't mean the farmer doesn't sow the next season. Das heißt nicht, dass der Farmer nicht für das nächste Jahr wieder säen muss. We go through seasons. Wir gehen da durch Jahreszeiten. God floods our barn. Gott füllt unsere Speicher. And we can decide. Und wir können jetzt entscheiden. Did this really come from God? Kommt das wirklich von Gott? Or is this a Zufall? Is this Oder ist es ein Zufall? I think it's a coincidence. I'm gonna keep this. Ich glaube, das ist ein Zufall. Das werde ich mir behalten. And God says, oh boy. Und Gott sagt, ach. Why did you do that? Warum hast du das getan? See, God does it so that we can't figure it out. Schau, Gott macht es so, damit wir es nicht herausfinden können. Always leaves us room to wonder, was it him or was it not? Er lässt immer Raum, dass wir uns wundern können, war es er oder war es nicht? And God says, you want to sow this into the next season? Und Gott sagt, möchtest du, dass wir das nächste Jahr aussehen? Because there's another season coming. Weil es kommt da wieder ein Jahr. You can keep everything that I gave you in this season for yourself. Du kannst alles, was ich dir in dieser Saison gegeben habe, für dich selbst behalten. But then you're a fool. Aber dann bist du ein Narr. And you'll be blind, blind, miserable, wretched, poor, and naked. Nackt. Then you'll be blind, dann wirst du blind miserable, sein, miserabel, poor, arm, naked, nackt, and something else. Und ein Rack. Wretched, right? Because they kept it. Weil du es behalten hast. And they didn't give it freely. Also die Laodicea haben es so nicht God freiwillig blesses weitergegeben. Us, God blesses us, Gott segnet uns, so we can bless. Damit wir segnen können. And then können. We get into this nice process of wow, dann this is cool. Wir in diesen netten Prozess. Ha, das ist ganz cool. Now, I want to show you a verse. Go to slide 18. Möchte ich einen Vers This is from zeigen. Psalm 34. Aus Psalm 34. Many are the afflictions of the righteous. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten. But the Lord delivers him out of them all. Aber aus all dem rettet ihn der Herr. Righteous doesn't mean we're self-righteous. Gerecht heißt nicht selbstgerecht. Righteous means our righteousness is in God. Gerecht heißt, dass unsere Gerechtigkeit in Gott ist. And we have a relationship with God. Und wir eine Beziehung mit Gott haben. And God says, I deliver them out of all of their afflictions. Und Gott sagt, ich habe sie aus all ihren Problemen befreit. But look at the next verse, right there. Don't move. He keeps all his bones, not one of them is broken. Er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen. That was a prophecy about Jesus. Das war eine Prophetie über Jesus. It was quoted in the next slide. Wurde zitiert. John 19:36. For these things came to pass to fulfill the scripture, not a bone of him shall be broken. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde, kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. How do you connect these two? Let's go back. Wie können wir diese zwei verbinden? Schauen wir nochmal zurück. God delivers him out of everything. Gott rettet ihn aus all dem. And yet, und doch, what is he talking about here? Worüber wird da gesprochen? Jesus experienced the passion. Jesus hat die Passion durchgemacht. He was beaten. Er wurde geschlagen. He got the thorns. Er hat die Dornenkrone bekommen. He carried his cross. Musste das Kreuz tragen. He was nailed to the cross. Wurde ans Kreuz genagelt. Hung there for 6 hours. Hing da 6 Stunden lang. Why didn't God deliver him? Warum hat ihn Gott hier nicht befreit davon? Because God had a purpose for him in it. Weil Gott hat darin einen Zweck für ihn gehabt. And in a very, very real sense, God delivered him in the situation. Und in einem sehr echten, wahren Sinn hat Gott ihn in dieser Situation befreit. Because despite all the beatings, weil trotz all der Schläge, and all the Roman brutality, und all der römischen Brutalität, and he was released to the whole Roman guard there. Und er wurde da der ganzen römischen Wache überliefert. They threw him around like he was a volleyball. Einfach links und rechts wie einen Volleyball geschlagen. They were slapping him and beating him and pounding him. Geschlagen und hin und her gestoßen. And in all of that, und in all dem, they never broke a bone. Haben sie ihm nie ein Bein gebrochen. Not one finger, not one finger. Nicht einen Finger. Not the collarbone. Nicht das Schlüsselbein. He could have broken his wrist. Er hätte seine Wrist brechen they können. They could have broken a toe. Oder eine Zehe. With the cross. mit dem Kreuz. In all that he experienced, in all dem, was er durchmachte, God was protecting him in it. Hat ihn Gott in dem bewahrt. It's a miracle. Das ist ein Wunder. And when they came to break his feet with the clubs, und als sie kamen, um mit den Stöcken seine Beine zu zerschlagen, God made sure he was already dead. Da hat Gott sichergestellt, dass er schon tot war. To fill the verse, um diesen Vers zu erfüllen. They won't break one of his bones. Sie werden nicht eines seiner Beine zerbrechen. You know what that tells me? Wisst ihr, was uns mir das sagt? Whatever I go through, was auch immer ich durchmache, God is completely in control. Gott hat völlige Kontrolle. No matter how out of control my situation seems. Egal, wie sehr meine Situation außer Kontrolle geraten scheint. The disciples were so flipped out. Die Jünger haben sich so dermaßen weggeflippt. Because of the brutality. Wegen dieser Brutalität. Of what the Romans were doing to Jesus. Was die römischen Wachen mit Jesus getan haben. They fled. Sie sind geflohen. They were terrified that it could happen to them. Sie waren total erschreckt, dass es auch ihnen passieren könnte. Peter even cursed and said, I don't know the guy. I swear I don't know him. Petrus hat so geflucht und hat geschworen, ich kenne diesen Menschen nicht. And when everything was completely out of control and as brutal as you could imagine. Und als alles außer Kontrolle geraten war, so brutal, wie man sich nur vorstellen beating kann. And beating and Schläge whipping und Schläge and spitting und Peitschenschläge and slapping, und Spucken knocking down, und Hinschlagen, carrying this cross, falling, das Kreuz tragen, it falling on him. Auf ihn fallen. God made sure. Machte Gott sicher. Not one bone will be broken. Dass nicht eines seiner Beine gebrochen it tells wurde. Me, das that when mir, things are out of control, wenn Dinge außer Kontrolle geraten sind, God is still in dann control. Ist Gott noch immer in it's one of the greatest Kontrolle. Miracles that we need to recognize. Das ist eines der größten Wunder, das wir anerkennen sollten. Is something in your life out of control? Wenn jemand etwas in deinem Leben außer Kontrolle ist, can be in any area, your finances, egal in welcher in welchem Bereich, Finanzen, your children, oder mit euren Kindern, your job situation, oder am Arbeitsplatz, your visa situation, mit dem Visum, anything you can name, alles was man benennen kann. I want to show you a video. Möchte euch ein Video zeigen, of someone's life, von jemandes Leben, who went completely out of control. Das völlig außer Kontrolle geraten ist. And how God slowly did a miracle in the situation. Und wie Gott langsam in der Situation ein Wunder vollbracht hat. Didn't take the person out of the situation. Hat die Person nicht aus der Situation herausgenommen. Even though the person prayed and sang. Obwohl die Person betete und sagte. And went to many healing services und viele Heilungsgottesdienste besuchte, including a Catherine Kuhlman healing service, inklusive eines Catherine Kuhlman Heilungsgottesdienstes. And for some reason, aus irgendeinem Grund, aus einem bestimmten Grund, God didn't take them out. Hat Gott die Person nicht herausgenommen. God does incredible miracles. Gott macht unglaubliche Wunder. He takes us out of many situations. Er nimmt uns aus vielen Situationen heraus. He touches cancer, he touches all kinds of stuff. Und alle möglichen Dinge. But God does another kind of miracle as well. Aber Gott macht another kind of miracle. Aber Gott macht auch eine andere Art von Wunder. This person said, God kept me in this situation for one reason. Diese Person hat gesagt, Gott hat mich aus einem Grund in diese Situation so belassen. That people would look at my situation, damit die Leute auf meine Situation schauen würden and understand, und verstehen, how real God can be, wie real Gott sein kann in, the worst situation. In den allerschlimmsten Situationen. That they would learn from me, dass sie von mir lernen würden, that God can be real for them. Dass Gott auch für sie real sein könnte. God wants to work, God wants to deliver us out. Gott möchte uns herausnehmen, but he also wants to deliver us in, aber er möchte uns auch in was hinein befreien, so that he can work through. Damit er durch uns right. arbeiten kann. Watch this video. Schaut euch mal an. Yes, Kathy. I'm right here. Please, I'm sorry. I'm sorry. You're just scaring me. There's a fracture in your daughter's spinal column. Actually, the cord is severed. In other words, she's broken her neck. But! But! But! I can't move. It's okay. Hold on. John, I'm here. Vicky, if you leave me, I'll die. I'm not. Because I am convinced, as a believer in the Lord Jesus, that we all bear the image of God. That makes our life sacred, separate, set apart. But I have to confess, when you live 45 years as a quadriplegic in a wheelchair, and when you get to be my age, in my 60s, and you deal daily with chronic pain, and you also battled breast cancer a year and a half ago, oh my goodness, you begin to think, "Woo, Lord Jesus, can I take much more of this? Is my life worth living?" And this should energize us as well. No matter how overwhelmed you might feel by life and all of its attending problems, your life counts. The smile that you give others when they are weary, the times you bite your tongue from complaining, those opportunities where you drastically obey God when it's hard, the note of encouragement you jot to a friend in the hospital, or the prayers that you offer on the behalf of someone going through a disappointment in life. My goodness, therefore, do not lose heart. There are all kinds of ways to invest in eternity every single day. So don't lose heart, though outwardly we are wasting away. I mean, this morning when I woke up, okay, this is what I'm thinking. At 5 to 7 in the morning, through my mind, oh God, I'm so tired. I'm on the wrong time zone. Whew. And I just feel like the aches and pains of lying in one position for most of the night. My neck is hurting, my back. Lord Jesus, I'm not supposed to be in pain being a quadriplegic. What is this? Lord, I have no strength for this day, but you do. I can do all things through you as you strengthen me. I can't do quadriplegia today, but you can, Lord Jesus. Would you get me out of bed this morning with a good attitude? I don't have a smile, but you do. So would you please let me borrow your smile? What a way to wake up. That's the Christian way to wake up. Did you know that? That's a very biblical way to wake up. Needing Jesus desperately. God resists the proud, but he gives grace upon grace to the humble. And who are the humble? Those who, as they are wasting away outwardly, need Jesus desperately so that they are renewed inwardly, day by day by day. For our light and momentary troubles, now get this, here comes the verb. This is the big word here. Our light and momentary troubles are achieving for us. Isn't that great? They are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but what is unseen. For what is seen is only temporary, but what is unseen is eternal. Isn't that wonderful? I mean, your light momentary afflictions can achieve for you an eternal glory that far outweighs the inconvenience of any hardship you might be facing. I tell you what, if you give God drastic obedience in a tough situation, whether it's a broken neck, a broken heart, a broken home, whether you feel crippled by fear of the future, or handicapped by your singleness, or paralyzed by your life circumstances, if you drastically obey God in a tough situation, he will do the divine calculus. Don't you worry, he will. And he will multiply out to you one eternal blessing after the next that will make your earthly trials seem like a dim, half-forgotten dream. I'm alone, yet not alone. towards the light that will guide me home. With his love and tenderness, leading through the wilderness, and wherever I may roam, I'm alone, yet not alone. You can go to our website. It's called Johnny and Friends. Könnt auf der Webseite unter Johnny and Friends nachschauen. It's spelled Joni, but it's pronounced Johnny. Es wird Joni geschrieben, aber Johnny ausgesprochen. Because her father wanted a boy. Weil ihr Vater wollte einen Buben haben. And wanted to call it Johnny. Und wollte so ihn Johnny he nennen. Got a daughter and called her Johnny. Er hat eine Tochter bekommen und hat sie auch so genannt. Amazing story, huh? Eine tolle Geschichte. A miracle in the situation. Ein Wunder in dieser Situation. Three Hebrew boys, drei hebräische Jungen, Burschen, would not bow down to the image of the king of Babylon. Würden sich nicht vor einem Götzenbild des Königs von Babylon niederbeugen. He said, "I'll give you one more chance. Bow down." Und sagte, eine Chance gebe ich auch noch. Kniet nieder. He said, "Our God is able to deliver us." Unser Gott ist fähig, uns aus der Situation zu befreien. Out of your furnace, raus aus deinem Feuerofen, and out of your hand. Und aus deiner Hand. But if he doesn't, aber wenn er es nicht tut, be very clear about this. Dann sei dir ganz klar darüber, we're not bowing. Wir werden uns nicht beugen. And the king got so mad. Und der König wurde so sauer. He said, make the fire seven times hotter. Er sagte, hotter. Mach das Feuer siebenmal heißer als üblich. And the soldiers that threw the men in, und die Soldaten, die diese Männer reingeworfen were haben, killed by the flames. Wurden durch die Flammen selbst kamen selbst durch die Flammen um. And then the king looked into the furnace. Und dann hat der König in diesen Feuerofen and reingeschaut. Said, und sagte, I thought you threw three in. Ich dachte, wir haben drei reingeworfen. And they said, we did. Und die Soldaten sagten, wir haben das getan. He said, then why do I see four? Und sagte der König, warum sehe ich jetzt vier? And one of them looks like the Son of God. Und einer schaut aus wie der Sohn Gottes. Jesus wants to be in the situation. Jesus möchte in der Situation There's sein. The miracle of Jesus being in the situation. Das ist das Wunder, dass Jesus in der Situation While ist. We pray that Jesus takes us out of the situation. Während wir beten, dass Jesus uns aus der Situation befreit. We also pray for the miracle in the situation. Beten wir auch für das Wunder in der Situation. Go to the last slide. Do you know this couple? How many know this couple? Kennt ihr dieses Ehepaar? Wie viele kennen das? Just one. Two. Okay, this is Daniel Wani. Das ist Daniel Wani. And he married Miriam Ibrahim. Er hat Miriam Ibrahim geheiratet. They're from the Sudan. Sie sind aus dem Sudan. She was raised by her mother, who's a Christian. Sie wurde von ihrer christlichen Mutter erzogen. Her father was Muslim. Ihr Vater war Muslim. But her father left the home early, so she didn't know her father. Der Vater hat früh das Haus verlassen, also kannte sie nicht. Her mother raised her as a Christian. Und ihre Mutter hat sie als Christin erzogen. She met Daniel Wani, who had been in the States and received American citizenship. Sie hat dann Daniel Wani kennengelernt. Der hat jetzt die amerikanische Staatsbürgerschaft, weil er in den USA lebte. They're both from the Sudan. Beide sind aus dem Sudan. And they got married and had a little boy. Sie heirateten und haben einen kleinen Buben. He's now 20 months old. Er ist jetzt 20 Monate alt. And she's 8 months pregnant at this moment. Und sie ist jetzt im 8. Monat schwanger. She was arrested. Not long ago. Nicht lange zurückliegend arrestiert. And she was taken to court. Vor Gericht gebracht. And they said it was illegal for you to marry a Christian. Und sie sagten, es ist illegal für dich, einen Christen zu heiraten. A man in the Sudan, an Islam, a Muslim can marry a Christian woman. Im Sudan darf ein islamischer, muslimischer Mann auch eine christliche Frau heiraten. But a Muslim woman cannot marry a Christian man. Aber eine muslimische Frau darf keinen christlichen Mann heiraten. And she argued that I'm not Muslim, I was raised Christian by my mother. Sie argumentiert, ich bin kein Muslim, ich wurde ja von einer christlichen Mutter erzogen. Who is an orthodox Christian. Die eine orthodoxe Christin war. They said it doesn't matter, your father is a Muslim. Aber sie sagten, es macht nichts, das spielt keine Rolle, dein Vater ist Muslim. They gave her 4 days to think about it. Sie haben ihr 4 Tage Bedenkzeit gegeben. To recant and be a Muslim. Um zu widerrufen und wieder ein Muslim zu werden. After 4 days, she said, I'm a Christian. Aber nach 4 Tagen sagte sie, ich bin Christin. And I'm gonna remain a Christian. Und ich werde Christin bleiben. So they sentenced her to death. Also haben sie sie zum Tode verurteilt. This is actual in the news right now. Das ist jetzt gerade in der Nachricht. She's going to be hung. Sie wird aufgehängt because werden. She married a Christian. Weil sie einen Christen geheiratet hat. Because she committed adultery with a man. Weil sie mit einem Mann Ehebruch betrieben hat. Because they don't recognize him as her husband. Weil sie ihn nicht als ihren Ehemann anerkennen. Und sie ist jetzt schwanger. And she's in prison. Und sie ist im Gefängnis. And she's being brutally beaten. Und schrecklich brutal geschlagen. And they're going to allow her to have the child. Sie erlauben ihr, das Kind zu gebären. To nurse the child. Auch heranzuziehen. And then take the child away from her. Und dann ihr das Kind ab, werden sie ihr das Kind abnehmen. They're going to give her 100 lashes. Werden ihr 100 Schläge geben. And then they're going to hang her. Und sie dann hängen. Because she loves Jesus. Weil sie Jesus liebt. The father will never be allowed to see the children. Der Vater wird nie die Erlaubnis erhalten, die Kinder zu sehen. He's not allowed to visit her. Er hat auch nicht die Erlaubnis, sie and zu besuchen. The little boy is in prison with her. Und der kleine Bub ist im Gefängnis mit ihr. Now she's in a situation. Also sie ist jetzt in so einer Situation. Hundreds of thousands of Christians around the world are praying that she would be released. Hunderttausende von Christen rund um den Globus beten, dass sie befreit wird. Praying for a miracle. We pray for a miracle till the day für ein Wunder bis zu jenem Tag. That the executor. Oder Exekutor. We're praying until the day the executor. Wir beten bis zum Tag der Exekution. We're also praying for a second miracle. Aber wir beten auch um ein zweites Wunder. The fourth man in the furnace. Wir denken an den vierten Mann im Feuerofen. That Jesus would be so with her. Nämlich, dass Jesus so mit ihr sein würde. She's having a difficult time, they say. Wir haben einfach eine schwierige Zeit, sagen sie. Johnny Erickson had an incredibly difficult time in the beginning. Joni Erickson hatte eine unglaublich schwierige Zeit am Anfang. If you watch the movie, she was extremely bitter. Und wenn man die Filme von damals angeschaut hat, war sie sehr bitter. But she found Jesus in the situation. Jesus in der Situation entdeckt. It's one of the greatest miracles we will ever experience. Es ist eines der größten Wunder, was man erfahren kann. We're praying for 2 miracles here. Wir beten hier actually, für 2 Wunder. For 3. Für 3 eigentlich. God deliver her out of it. Dass Gott sie aus der Situation heraus befreit. Which is extremely unlikely for them to do that. Was sehr unwahrscheinlich ist, dass das geschieht. Because then all the other women are going to want the same thing. Weil dann werden all die anderen Frauen auch das gleiche haben wollen. We pray anyway. We pray for a miracle. Aber wir beten trotzdem für solch ein Wunder. Second miracle. Das zweite Wunder, wofür wir beten. That Jesus would be very present in the situation with her. Dass Jesus in der ganzen Situation ihr sehr nahe ist. And miracle number 3. Wunder Nummer 3. That God would work powerfully through her. Dass Gott ganz machtkraftvoll durch sie arbeitet. That if she follows, if she walks the road of martyrdom, wenn sie den Märtyrer, die Straße der Märtyrer geht, as millions have done in the last 2000 years, wie schon Millionen in den letzten 2000 Jahren, like 300 people do every single day that we're alive, wie es jeden Tag rund 300 Leuten ergeht, während wir leben, that if God would choose for her to walk this road, für sie diesen Weg auswählt, that she would find Jesus in the situation, dass sie Jesus in dieser Situation finden würde, and that God would use her, dass Gott sie verwenden würde, to bring possibly millions of other people to Christ. Vielleicht Millionen anderer Menschen zu Christus zu bringen. 26-year-old girl just got married. Eine 26 Jahre alte junge Frau, die gerade erst geheiratet hat. For Jesus. Und sie steht für Jesus ein. Can you imagine being in a Sudani courtroom? Könnt ihr euch das vorstellen, in einem sudanesischen Gerichtsraum zu stehen? What is your decision, young lady? Was ist jetzt deine Entscheidung, junge Frau? You know the price. Du kennst den Preis. Death penalty. Die Todesstrafe. What is your decision? Was ist deine Entscheidung? I am a Christian. Ich bin Christin. And I will stay. Und ich werde es bleiben. Wow. This girl needs our prayers. Diese Frau benötigt unsere Gebete. Three miracles. Lord, drei Wunder. Take her out. Herr, nimm sie heraus da. Lord, step in. Herr, steig ein. And Lord, work through her. Herr, wirke durch sie. The same thing for us. Und das gleiche für uns. You know, we're all believing God for a miracle. In some area. Alle in gewissen Bereichen Wunder. Und Gott tut übernatürliche Wunder. We'll keep praying in every area. Und wir bewahren das Gebet while in allen we're in Bereichen. The situation, aber während wir in der Situation don't sind, be blind to the second miracle. Dann sei doch nicht blind für das zweite Wunder. The fourth man in the furnace. Der vierte Mann im Feuerofen. It's once a lady in our church and she didn't get along with her husband. Es gab eine Frau in unserer Gemeinde, die kam nicht klar mit ihrem Mann. She said to me, I'm getting divorced. Sagte zu mir, jetzt lasse ich mich scheiden. She named the day. Sie hat den Tag benannt. And she said to me, that day is my day of liberation. Und sagte sie, dieser Tag wird der Tag meiner Befreiung sein. It was exactly the opposite. Und es war genau umgekehrt. It was exactly the opposite. Es war genau umgekehrt. God wants to do miracles in the situation. Gott möchte in der Situation Wunder wirken. Amen. Amen. It's a miracle. We're going to pray. It's already a miracle that she took such a stand. Es ist schon ein Wunder, dass sie so einen Stand eingenommen hat. Amen. Amen. Let's be praying for her. Lasst uns jetzt für sie beten. And let's pray tonight for people in this room. Und beten wir heute Abend für Menschen hier im Raum. You need a miracle in the situation. Die in der Situation ein Wunder benötigen. Before we do that, let's pray. Is there anyone here tonight? Bevor wir das tun, beten wir, ist jemand hier heute Abend, who has never given their life to Jesus, der sein Leben nie Jesus übergeben hat? He died on a cross, er ist am Kreuz gestorben, for each one of us, für jeden von uns. And he took our sin upon himself, und er hat unsere Sünde auf sich genommen, as the Lamb of God, als das Lamm Gottes, as the sin carrier, als der Sündenträger. And he died our death, und er ist an unserer Stelle so gestorben, give us eternal life, sodass Gott uns ewiges Leben geben konnte. And if we put our faith in him, und wenn wir unseren Glauben an ihn setzen, eternal life, dann gibt er uns ewiges Leben. He's alive, er lebt. He rose from the dead, er ist von den Toten auferstanden. He is here in spirit tonight. Er ist hier im Geist heute Abend. Where two or three are gathered in my name, I'm right there. Wo zwei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Would you make a decision tonight? Möchtest du heute Abend eine Entscheidung treffen? Put your faith in Jesus. Dann setz dein Vertrauen auf Jesus. Pray with me. Bete mit Simple mir. Prayer. Ein einfaches Gebet. Jesus. Jesus. Can you say that? Jesus. Kannst du das sagen? Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. Be my savior. Sei mein Erretter. Jesus. Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. Be my savior. Sei mein Erretter. Cleanse me from my sin. Reinige mich von meinen Sünden. Fill me with your love. Fülle mich mit deiner Liebe. I pray. Das bete ich. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Forgive me my sin. Vergib mir meine Sünden. Fill me with your love. Fülle mich mit deiner Liebe. Okay, Mary's going to come up and she's going to pray. Father, we are so grateful that we are free and that we can worship you freely. Vater, wir sind so dankbar, dass wir frei sind und dass wir dich ganz frei anbeten dürfen. Jesus, we pray for Miriam. Jesus, wir beten für Miriam. That you would release her. Dass du sie freisetzt. Jesus, there is this tension that doesn't seem that can be resolved. Und Jesus, da ist diese Spannung, die unauflöslich scheint. There are miraculous healings and deliverances. Es gibt ganz wundersame Heilungen und Befreiungen. And then there are people who have died for their faith. Und dann gibt's Menschen, die für ihren Glauben gestorben sind. Or who are not healed. Oder die nicht geheilt werden. And we don't understand why. Und wir verstehen nicht warum. But we will continue to ask and to seek. And to knock. Aber wir werden fortfahren, zu bitten und zu suchen und anzuklopfen. And through it all, we know that you are a good God. Und in all dem wissen wir, dass du ein guter Gott bist. That you are a generous God. Dass du ein großzügiger Gott bist. And that you love us. Und dass du uns liebst. And I think of Paul and Silas, who were beaten and chained and thrown into prison. Und ich denke an Paulus und Silas, die geschlagen wurden und angekettet im Gefängnis. And by faith they started singing and praising you at midnight. Und im Glauben haben sie um Mitternacht begonnen zu singen und dich zu lobpreisen. And all the other people in the jail heard it. Und all die Menschen im Gefängnis haben das gehört. And you sent an earthquake and they were freed. Und du sandest ein Erdbeben und sie wurden befreit. And that jailer became a Christian. Und der Kerkermeister bekehrte sich und wurde Christ. And so we see that everything you do because you love. Und so sehen wir, dass alles, was du tust, es aus Liebe tust. And you love that jailer. Du hast diesen Kerkermeister geliebt. And you saved him. Und ihn gerettet. And Father, though we know that some things are really from the enemy. Und Vater, obwohl wir wissen, dass verschiedene Dinge wirklich unter dem Einfluss Satan stehen. But we know who we are. We are your beloved children. Dennoch wissen wir, dass wir deine geliebten Kinder sind. You will never leave us. You will never forsake us. Du wirst uns nie verlassen oder versäumen. And that you are the fourth man in our furnace. Und du bist der vierte Mann in unserem Feuerofen. And God, we just purpose to praise you and thank you in the midst of our situation. Und Gott, wir wollen ganz mit voller Absicht dich preisen und dir danken in der Mitte unserer Situation. And Jesus, we wait for you to deliver. Und Jesus, wir warten darauf, dass du uns frei befreist. So right now, I just believe that tonight is the night where God is bursting the chains. Heute Abend ist der Abend, wo der Herr die Ketten zerschlagen will. Where you've been in a situation for a while. Wo du für eine Zeit lang in einer Situation warst. God, let your roots grow deep. Und Gott deine Wurzeln tief wachsen ließ. But because your attitude was one of faith. Aber weil deine Einstellung eine des Glaubens war. It just pleases him. Gefällt es ihm. And I believe that your deliverance is near. Und ich glaube, dass deine Befreiung nahe bevorsteht. Continue to praise him, continue to trust him. Fahre fort, ihm zu vertrauen und ihn zu preisen. And Paul said this, I pray from his glorious, unlimited resources that he will empower you with inner strength through his spirit. Und Paulus sagt, ich bete, dass er dich mit seinem Geist stärken möge durch den Glauben. From his unlimited resources. Von seinen unlimitierten Ressourcen. Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. Und Christus wird sein Heim in euren Herzen machen, wenn ihr ihm vertraut. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Eure Wurzeln werden in Gottes Liebe wachsen und werden euch stark halten. So that you will know how wide and how long, how high and how deep his love is. Dass ihr wissen werdet, wie lang, wie weit, wie tief und wie hoch seine Liebe ist. Holy Spirit, come. Heiliger Geist, komm. Let every person here sense how deep, how wide, how long your love is for them personally. Lass jede Person hier erfahren, wie weit, wie hoch, wie tief und wie weit deine Liebe für sie ist. And we will thank you and we will praise you. Und wir werden dir danken und wir werden dich preisen. In our situation. Inmitten unserer Situation. Many are the afflictions of the righteous, but you deliver us out of them all. Viele sind die Bedrücknisse des Gerechten, aber du holst sie aus allen heraus. And we trust you for that. Wir vertrauen dir dafür. Thank you, Lord. Danke, Herr.